Sechster Brief. Erstes Intermezzo. Liebe Vanessa, als ich noch ein Junge war, gab es im Fernsehen zwischen den einzelnen Sendungen häufig sogenannte Schaltpausen, in denen nicht etwa Werbung gezeigt wurde, sondern sehr einfache, stille Szenen von Tieren, Landschaften und Ähnlichem. Eine dieser Szenen zeigte Fische in einem Aquarium. In einer anderen, die ich ganz besonders liebte, sah man zwei Männern an einem hochauflodernden Feuer zu, die immer wieder Holz nachlegten. Sie gingen hin und her und holten trockenes Astwerk, das sie dann ins Feuer warfen, sodass es prasselnd aufflackerte und die beiden klein dagegen wirkten. Man wurde so still bei diesen Pausenszenen, man war einfach für ein paar Minuten zwischen einer Unterhaltung und der nächsten bei sich selbst. Im Alltag machen wir nur selten Pausen in unserer Geschäftigkeit, um für einen Augenblick ganz bei uns selbst zu sein. Das trägt vielleicht bei zu Stress und Trübsinn in unserer Welt. In diesem Intermezzo will ich dir von Übungen erzählen, durch die du die lebendige Welt besser sehen und dann dieser Sicht entsprechend handeln kannst. Wir sehen ohne weiteres ein, dass man üben muss, wenn man Klavier spielen, malen, Fußball spielen oder Skifahren können will. Aber dir ist vielleicht noch nicht der Gedanke gekommen, dass man eine neue Art des Sehens auch einüben muss. Wenn beispielsweise jemand blind geboren ist und es dann im Erwachsenenalter gelingt, seine Augen durch eine Operation funktionstüchtig zu machen, sieht er die Welt durchaus nicht so wie wir. Anfangs sieht er nichts als ein völlig unbegreifliches Gewirr von Formen und Farben. Manche Menschen, die das erlebt haben, fielen in schwere Depressionen, weil sie auch ihre Welt aus Lauten und Berührungen nicht mehr so erleben konnten wie früher. Es bedarf einer sehr intensiven Schulung, bis diese Menschen die Welt sehen können. Um die lebendige Welt sehen und fühlen zu können, müssen wir zunächst uns selbst kennen. Und so möchte ich dir in diesem Intermezzo zuerst eine Übungsform nahebringen, die uns erlaubt, ganz einfach und direkt unseres Selbst innezuwerden. Beim täglichen Tun Pausen einzulegen und still für sich zu sitzen, ist nicht nur natürlich, sondern absolut notwendig, wenn man wahrhaft Mensch sein will. Ohne das wird man sich nur sehr schwer selbst kennenlernen. Es gehört zum Kernbestand spiritueller Praxis, dies in einer bestimmten Form zu tun. Manche nennen es Übung der Stille, andere Einsichtsmeditation oder Achtsamkeits-Gewahrseinsübung. Heute bin ich in der Morgendämmerung aufgestanden, um vor dem Frühstück zu meditieren, wie ich es während dieser Schreibklausur jeden Tag gemacht habe. Ich fange an mit Achtsamkeits-Gewahrseinsmeditation, die wir manchmal auch einfach Sitzen nennen. Denn genau das tun wir da. Einfach sitzen und still sein. Bei dieser Übung sitze ich mit überkreuzten Beinen und die Hände ruhen mit den Innenflächen auf den Oberschenkeln. Ich achte darauf, dass der Rücken gerade und die Herzgegend entspannt bleibt. Meine Augen sind geöffnet. Ich wende die Aufmerksamkeit meinem auf dem Kissen sitzenden Körper zu. Ich fühle mein Herz in der Brust schlagen und das Blut durch meinen Körper pulsieren. Ich erlebe die Festigkeit und Erdhaftigkeit dieses Körpers. Die Übung besteht nun darin, einfach alle aufsteigenden Gedanken und Gefühle zur Kenntnis zu nehmen, sobald sie aufsteigen und solange sie da sind, und wieder von ihnen abzulassen, wenn sie verschwinden wollen. Auf diese Direktheit kommt es an und darauf, dass ich mir selbst gegenüber ehrlich bin. Nicht zurückscheuen vor Gedanken, die sich ungut anfühlen, und nicht festhalten an angenehmen Gefühlen. Ich versuche, behutsam und freundlich mit meinen Gedanken und Gefühlen umzugehen und sie, ohne ihnen unnötige Nahrung zu geben, sein zu lassen, wie sie nun mal sind. Wenn meine Aufmerksamkeit abschweift und ich vergesse, dass ich auf meine Gedanken und Gefühle achten wollte, wenn ich mich also in etwas verliere, dann bringe ich meine Aufmerksamkeit sanft zum Atem zurück. Ich achte auf den ausströmenden Atem. So bekommt meine Aufmerksamkeit eine Art Anker, der sie zwischen all den aufsteigenden Gedanken und Gefühlen im Hier und Jetzt hält. Das kann manchmal ganz schön langweilig werden. Ich wälze ein und denselben Gedanken immer und immer wieder und die ganze Sache scheint sinnlos zu sein. Das kann auch recht schmerzhaft sein, wenn Dinge, die ich vergessen oder mit denen ich mich lange nicht beschäftigt habe, an die Oberfläche kommen. Manchmal kommt auch ein unverhoffter Geistesblitz und ich werde ganz aufgeregt, möchte ihn weiterverfolgen oder aufspringen und ihn niederschreiben. Ein andermal ist die Übung voll stiller Freude. Ich fühle mich präsent in meinem Körper und das erfüllt meinen Geist mit Wärme und Klarheit. Körper, Geist und Emotionen scheinen die meiste Zeit in verschiedene Richtungen zu laufen. Mein Denkapparat beschäftigt sich mit dem bevorstehenden Tag. Mein Körper ist noch verschlafen und langsam und mein Gefühl möchte etwas, das ich eben jetzt nicht habe, eine warme Dusche zum Beispiel. Aber manchmal kommen die drei zusammen und werden eins. Und für diesen Augenblick fühle ich mich ganz. Dann spüre ich, dass der Mensch wohl so gemeint ist. Körper, Gedanken und Gefühle in harmonischem Zusammenspiel wie bei einer gut gestimmten Gitarre.